Von Gnade und Recht will ich singen und danken dem Herrn, der so gut ihm Ehre und Anbetung bringen für alles, was er an mir tut. Lob, Ehre sei dir, Herr Jesus von mir, für all deine Treuen, die du stets beweisest aus Neuem. Ich preis ihn, denn er ließ sich finden, da er ja mein Elend gesehen, und dass er trotz all meiner Sünden mir Gnade für Recht ließ ergehen. Lob, Ehre sei dir, Herr Jesus von mir, für all deine Treue, die du stets beweisest aus Neuem. Ich lobe den Herrn für die Bibel, die Schrift aus den himmlischen Höhen. Sie lehrt mich zu meiden das Übel und göttliche Wege zu gehen. Lob, Ehre sei dir, Herr Jesus von mir, für all deine Treue, du stets beweisest aus Neuem. Wenn manchmal die Stürme auch toben und sich der Versucher mir naht, dann blick ich im Glauben nach oben und Gott gibt mir Hilfe und Rat. Lob, Ehre sei dir, Herr Jesus von mir, für all deine Treue, die du stets beweisest aufs Neue.